بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ببقيمة من نام الله صلى الله عليه وسلم هالبمات شكايت من طفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم machen inshallah ta'ala mit dem 48. Unterricht weiter. Wir sind immer noch beim Thema Al-Ghasb und heute inshallah ta'ala möchten wir uns unterhalten über den Maghsub hinsichtlich Wachstums hinsichtlich Wachstum und Minderung an dem Maghsub, also an sich selbst. Und die Frage ist nämlich, wenn der Ghasib etwas angestellt hat, wodurch es eben zu einem Wachstum gekommen ist oder einer Minderung. Wir haben ja gesagt, dass der Ghasib auf jeden Fall bürgt, egal was er macht. Aber die Frage ist, wem gehört der Zuwachs, wenn der Ghasib Grund dafür war, dass eben der Zuwachs entstanden ist. Und da unterscheiden wir, also wir schauen uns mal ein paar Beispiele an, wenn man auch versteht, worum es geht. Der Ghasib renoviert das Maghsubhaus. Dann umgekehrtes Beispiel, der Ghasib verletzt ein Maghsub-Pferd. Der Ghasib nimmt sich ein Auto zu Unrecht und baut einen Dachträger, installiert einen Dachträger darauf. Der Ghasib klaut einen Sklaven und bringt ihm das Lesen und Schreiben bei. Andere Beispiele, ein Ghasib er klaut ein krankes Maghsub-Tier und es wird da während der Ghasb-Zeit gesund. Und anderes Beispiel, jemand klaut ein paar Schafe, oder also klauen manche den Ghasb-Tier, nimmt ein paar Maghsub-Schafe und während der Ghasb-Zeit erhöht sich die Anzahl. Oder das Beispiel mit dem kranken Tier umgekehrt, er nimmt ein gesundes Maghsub-Tier, allerdings erkrankt ist. Oder die Anzahl der Maghsub-Schafe verringert sich, das Essen verdirbt, das Maghsub-Essen verdirbt, oder die Nachfrage für so ein Auto, was er als Ghasb genommen hat, steigt oder sinkt aufgrund der Wirtschaftsbedingungen, aufgrund der Angebote und des Angebots und der Nachfrage. Und hier sehen wir, dass wir unterscheiden müssen zwischen diesen verschiedenen Arten des Zuwachs und der Minderung. Und wir unterscheiden erstmal zwischen trennbarem und nicht trennbarem Zuwachs oder Wachstum. Wenn also ein Ghasib sagt, das Gold, das ich genommen habe, habe ich bearbeitet, dadurch hat es einen Wert gewonnen. Oder er sagt, ich habe den Spinnfaden gewoben. Oder die Ghasb-Samen hat er gesät. Oder das Ghasb-Holz hat er zu einem Stuhl verarbeitet. Und jetzt möchte er Aufwandsentschädigung haben. Das ist ja eindeutig eine Art Wachstum, der nicht zu trennen ist vom Ghasb, vom Maghsub. Und in diesem Fall steht dem Ghasib nichts zu. In diesem Fall steht dem Ghasib nichts zu, denn würden wir sagen, wir entschädigen ihn für seinen Aufwand, dann wäre es ja gerade so, als würden wir sagen, der Ghasb war in Ordnung, er war sahih. Und das natürlich kann nicht der Fall sein. Der zweite Fall ist, dass wir einen Zuwachs haben. Also ist ja klar, dass für die Minderung, dass der Ghasib dann dafür bürgt. Aber jetzt reden wir vom Zuwachs und dieser Zuwachs ist trennbar. Hier müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Fall Nummer 1, beim Maghsub handelt es sich zum Beispiel um ein Grundstück. Und der Ghasib hat auch dieses Grundstück ein Haus gebaut. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, der Ghasib hat Schafe genommen und aus diesen Schafen sind weitere Schafe entstanden. Sowohl das gebaute Haus auf das Grundstück als auch die Schafe sind ein Zuwachs, der trennbar ist von dem Maghsub. Aber trotzdem unterscheiden wir und sagen, im ersten Fall, der Ghasib er kann das Haus, was er gebaut hat, mitnehmen, muss es abreißen, wenn es sich nicht abbauen lässt, oder auseinandernehmen und dann wegtragen. Auf jeden Fall muss er dafür sorgen, dass das Grundstück wieder so hergestellt wird, wie es vorher war. Weil dieses Haus ist aufgebaut auf dem Mahsub-Grundstück und nicht entstanden aus diesem Mahsub-Grundstück. Es ist trennbar und nicht daraus entstanden, nicht aus dem Mahsub entstanden. Im Gegensatz zu den Schafen, den Babyschafen, die entstanden sind aus dem Mahsub, sind zwar trennbar, aber sie sind aus dem Mahsub entstanden und eine Regel lautet Al-Far'u tabi'un li aslihi, das heißt, ein Zweig gehört zu seinem Stamm und diese Kinderschafe gehören zu ihren Eltern. Und insofern ist es zwar trennbarer Zuwachs, aber er gehört dem Eigentümer und nicht dem Rasib. Also insgesamt haben wir praktisch nochmal aufgeschüttet drei Fälle, aber wir haben zwei Überfälle oder Oberfälle. Wir haben einmal den trennbaren, einmal den untrennbaren Zuwachs. Der untrennbare gehört nicht dem Rasib. Und der Trennbare gehört dem Rasib, wenn er nicht entstanden ist aus dem Mahsub. Ansonsten, wenn er nicht entstanden ist aus dem, wenn er aus dem Mahsub entstanden ist, dann gehört es auch wieder zu denjenigen, denen auch der Mahsub gehört. Wallahu a'lam. Jetzt schauen wir uns einen Spezialfall an, bei dem es nach manchen Ulama zu einem Zinsgeschäft kommen kann. Und zwar der Rasib hat Gold genommen und dieses Gold hat er zu Schmuck verarbeitet. Das ist ein Fall. Hier kann man davon ausgehen, dass es zu einem Wertzuwachs gekommen ist. Im zweiten Fall, er hat Goldschmuck zu Goldmünzen verarbeitet. Hier kann man davon ausgehen, dass es zu einer Wertminderung gekommen ist. Und das ist das Entscheidende. Also wir haben Gold, das verarbeitet wird und dadurch einen Wert gewinnt, oder wir haben Gold, das verarbeitet wird und dadurch einen Wert verliert. Das ist, was uns interessiert. Und hier haben die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedliche Ansichten. Die erste Ansicht der Gelehrten sagt, dass man dass der Rasib das Gold wieder zurückverarbeiten muss, so, wie heißt es, so wie es in den Zustand, wie er ihn genommen hat. Sofern man kein gleiches Gold findet, das er zurückgeben könnte als Ersatz. Eine zweite Ansicht besagt, dass er das Gold so zurückgibt, wie es ist, und er nicht bürgt dafür. Dass er nicht dafür bürgt. Und ihre Begründung ist, und da kommen wir auch schon zur nächsten Ansicht, nämlich die nächste Ansicht besagt, dass der Rasib für den Wertunterschied aufkommt. Das heißt, wenn es natürlich zu einer Wertminderung gekommen ist, muss er für die Differenz aufkommen. Und die Gelehrten, die das nicht erlauben, die Gelehrten der zweiten Ansicht, die erwähnt haben, sagen das deswegen, weil sie sagen, wenn das Gold, wenn es 100 Gramm war und 3000 Euro wert war und jetzt verarbeitet wird zu 100 Gramm, dann bleiben sie 100 Gramm, hat aber jetzt einen Wert von 3500 Euro zum Beispiel. Dann sagen sie, wenn er jetzt die 100 Gramm wieder zurückgibt, plus 500 Euro, sei es ein Zinsgeschäft. Denn Gold darf man gegen Gold nur austauschen, wenn die Mengengleichheit gewährleistet ist. Und es darf keinen also Zusatz geben. Und das ist nämlich hier leider der Fall, denn du gibst nicht nur wieder 100 zurück, sondern 100 plus die Differenz. Und dadurch kommt es zu einem Zinsgeschäft. Die Gelehrten der anderen Ansicht verwerfen diese Argumentation und sagen, also erstmal die Begründung dafür, natürlich ist der Hadith von Bilal radiallahu anh, dem es heißt, dass er einmal mit Berni Datteln zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und fragte ihn der Prophet alaihi salatu wasalam, Woher sind diese? Bilal sagte, wir hatten schlechte Datteln. Ich habe davon zwei Sa', also zwei Säcke ungefähr, für einen verkauft, um dem Propheten Speise zu geben. Also hat zwei Säcke schlechte Datteln getauscht gegen einen guten, um dem Propheten etwas zu essen zu bringen. Dann sagt der Prophet, oh, genau das sind die Zinsen. Genau das sind die Zinsen. Mach so etwas nicht. Sondern wenn du kaufen willst, dann verkauf erst die Datteln separat und dann kauf diese. Dieser Hadith ist sehr wichtig in Bezug auf die Zinsgesetze. Und nur das, also die Antwort auf diese Ansicht ist eben, dass wir sagen, es handelt sich hier nicht um einen Bay'a-Vertrag, sondern es geht hier um Bürgschaft, um Daman. Und deswegen spielen die Riba-Regeln hier keine Rolle. Denn wir wollen hier, dass der Raser bürgt für seinen Fehler, den er gemacht hat. Es ist ja kein Austauschgeschäft. Er hat ja nicht von ihm Geld bekommen und wieder Geld zurückgegeben. Niemand hat hier etwas. Es ist nicht, also beim Bärvertrag, da gibt jeder etwas dem anderen. Aber hier der Rasib, wie heißt es, gibt gar nichts. Sondern er nimmt Gold vom anderen und gibt ihm dieses Gold wieder zurück. So. Und jetzt soll er für die Differenz aufkommen aufgrund des Wertverlustes, der durch seine Hand entstanden ist. Wallahu tabaraka. Das heißt also, wir sagen, es handelt sich gar nicht um einen Bärvertrag und deswegen brauchen wir auch die Riba-Regeln hier nicht anwenden. Wallahu. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, und zwar der Spinnfaden. Der Rasib hat den Spinnfaden verarbeitet und dann kommt es jetzt eben darauf an. Betrachtet man diese Verarbeiten zu einer Wertsteigerung, dann wie heißt es, gibt er ihm das Kleid zurück und die Sache ist erledigt. Wertet man allerdings das als eine Wertminderung im Sinne von, dass der Faden auch für andere Kleider hätte verwendet werden können. Also der Rasib hat daraus etwas Bestimmtes gemacht, aber dadurch schränkt er den Eigentümer ein. Er kann jetzt nur noch dieses Kleid haben. Vorher hätte er aus dem Spinnfaden etwas anderes machen können. Und das ist auch die deutlichere Ansicht. Taban, wenn sie sich einigen auf etwas, kein Problem. Aber es geht hier um das Recht. Und der Bestohlene oder Beklaute hat das Recht hier, den Spinnfaden zurückzuverlangen. Und sollte der Wert verringert sein, dann natürlich auch hat er Recht auf den Wertunterschied. Und der Rasib natürlich hat kein Recht auf Aufwandsentschädigung. Das gleiche gilt, wenn der Rasib auch ein Kleidungsstück oder ein Stück Stoff gekürzt hat. Dadurch kommt es zur Wertminderung und muss das Stück zurückgeben plus die Differenz. Oder wenn er Holz verarbeitet hat, dann muss er das Holz zurückgeben, plus die Differenz, wenn es zu einer Wertminderung gekommen ist. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Fall. Und zwar verliert das Marsub an Wert, aber nicht aufgrund des Eingreifens des Rasib, sondern weil eben das Angebot und die Nachfrage sich verändert haben. Beispiel: Ein Marsub-Auto hatte 5.000 Euro, einen Wert 5.000 Euro und die Nachfrage wird geringer und dadurch sinkt der Wert und es hat nur noch 4.000 Euro Wert. Die Gelehrten sind fast gemäß Ijma der Ansicht, dass man in diesem Fall nicht für das Marsub bürgt. Da dies eben nicht auf den Rasib zurückzuführen ist, sondern auf den Qadar von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir hatten vorhin auch das Beispiel von den Tieren angesprochen, noch ein spezieller Fall. Man hat gesunde Tiere genommen, sie erkranken dann, man gibt sie zurück, man muss für die Differenz natürlich aufkommen. Hat der Rasib allerdings gesunde Tiere genommen, die werden krank und dann werden sie wieder gesund, dann braucht er nicht für die Differenz natürlich aufkommen, weil er sie zurück gesund genommen hat und sie gesund zurückgegeben hat. Wenn die Tiere bei der Übergabe krank sind und man die Differenz bezahlt, gehört die Differenz dem Eigentümer der Tiere und er muss das nicht zurückbezahlen, auch wenn die Tiere im Nachhinein gesund werden. Es geht also um den Zeitpunkt der Übergabe. Ein weiteres Beispiel, wir haben Wertsteigerung und Wertminderung zugleich. Beispiel, jemand nimmt ein Auto und dieses Marsup-Auto hatte, eine kaputte Scheibe und der Rasseb repariert diese Scheibe, dadurch kommt es zur Wertsteigerung. Gleichzeitig aber geht ein Reifen kaputt. Kann der Rasseb jetzt sagen, das eine gleicht das andere aus? Die Antwort lautet nein, denn die Wertsteigerung, die hat niemand von ihm verlangt. Das ist praktisch eine freiwillige Arbeit, die er gemacht hat. Er wird dafür nicht entlohnt und für die Wertminderung ist er verantwortlich. Ja, sehen wir, dass die Wertsteigerung und Minderung von unterschiedlicher Art ist. Wenn es natürlich von gleicher Art war, dann gleicht es eines andere aus. Also jemand nimmt ein Auto und während der Rastzeit geht ein Reifen kaputt und dann repariert er diesen Reifen wieder oder kauft einen neuen, dann gleicht das eine das andere aus. Anderes Beispiel, nimmt einen Rasp-Sklaven an sich, während er krank ist. Oder nimmt ein Rasp-Auto, während es defekt ist. Während das Rasp-Auto beim Rasp ist, oder der Sklave beim Rasp ist, wird er gesund, bzw. das Auto funktioniert wieder. Und danach erkrankt der Mensch wieder oder das Auto geht wieder kaputt. In diesem Fall bürgt der Rasib für den Wertunterschied, weil der Rasib die gesamte Zeit über verantwortlich ist und verpflichtet ist, dieses Marsub zurückzugeben. Das heißt, er hat es genommen, zum Beispiel den Menschen, er war krank und gibt ihn zwar krank wieder zurück, aber während er bei ihm war, wird er wieder gesund. Und jetzt ist er immer noch verpflichtet, diesen gesunden Menschen zurückzugeben. Und jetzt erkrankt er wieder, deswegen ist er verantwortlich für die Wertminderung. Jetzt begegnen wir eine weitere Thematik beim Zurückgeben des Marsub. Und zwar kann es sein, dass das Marsub vermengt worden ist mit anderem. Und wenn es vermengt worden ist mit anderem, unterscheiden wir zwei Fälle voneinander. Fall Nummer 1, das Marsub lässt sich vom anderen separieren. Und Fall Nummer 2, das Marsub lässt sich vom anderen nicht separieren. Im ersten Beispiel, jemand hat Marsub-Datteln genommen und hat sie mit Weizen gemischt. In diesem Fall ist es die Aufgabe des Rasib, das eine vom anderen zu trennen und die Datteln wieder zurückzugeben. Und das ist natürlich bei kleinen Mengen unproblematisch. Bei großen Mengen muss er eben Leute anheuern, die das eine vom anderen trennen. Und er muss sie dafür bezahlen, dass sie diese Aufgabe erledigen. Im zweiten Fall haben wir jetzt Marsub gemischt mit anderem, das sich nicht voneinander trennen lässt. Allerdings müssen wir hier zwei Sachen unterscheiden. Gleiches wird mit Gleichem vermengt oder Gleiches wird mit Ungleichem vermengt. Das heißt, man hat Marsub Öl vermischt mit Öl. Marsub Wasser vermischt mit Wasser. Im zweiten Fall, man hat Marsub Öl, also das unbenutzt ist, gemischt mit benutztem Öl. Ja, das ist nicht voneinander trennbar, aber ungleich. Wenn Gleiches mit Gleichem vermengt worden ist, dann müssen wir trotzdem nochmal aufpassen und schauen, ist das, was dazugekommen ist, wertvoller oder gleich viel wert, dann bekommt der Eigentümer einfach die Menge zurück, die man von ihm genommen hat. Wenn jemand praktisch ein Kilo Datteln vermengt hat mit einem anderen Kilo Datteln gleicher Art oder die sind noch wertvoller, dann ist es ja unproblematisch, dass der Eigentümer einfach seine Datteln wieder zurückbekommt. Wenn er jetzt miteinander Gleiches vermengt hat, zum Beispiel Datteln mit Datteln, und dann gibt er natürlich in Wirklichkeit, wenn es ein Kilo war, statistisch gibt er eben eine Dattel von dem Machsub zurück und eine Dattel die nicht Machsub sind. Das spielt aber keine Rolle, weil es ja nicht um die einzelnen Datteln an sich geht, sondern darum, dass er überhaupt Datteln dieser Art von ihm als Rasb genommen hat. Und diese Ansicht ist auch stärker, als zu sagen, dass der Rasib andere Datteln besorgen muss von gleicher Art, gleicher Menge. Warum? Weil in diesen vermengten Datteln befinden sich ja Datteln, die dem jeweiligen Eigentümer, die von ihm entwendet worden sind, befinden. Ja? Und das ist stärker, als wenn man andere besorgt. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Sollte allerdings die Qualität schlechter werden, Beispiel, die Machsub-Datteln waren besser als die Datteln, die dazu gemischt worden sind, oder der Machsub-Reis war wertvoller als der Reis, den man hinzugefügt hat, dann steht dem Eigentümer aus dieser Menge diejenige Menge zu, die von ihm entwendet worden ist, plus den jeweiligen Preisunterschied. Ein weiteres Beispiel ist das Färben von Kleidern. Wenn der Rasib ein Kleid gefärbt hat, dann sagen manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, dass der Rasib das wieder neu färben muss in der Farbe, wie es vorher gewesen ist. Ansonsten, wenn dies nicht möglich ist, gibt er das Kleid zurück und zahlt den Preisunterschied. Andere Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass das erneute Färben der Kleider oder Entfernen der Farbe eine Art Verschwendung der Farbe ist. Und deswegen sagen sie, der Eigentümer, ihm steht nur das Kleid zu und eventuell der Preisunterschied, aber nicht, dass die Farbe entfernt wird. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ein weiterer Fall ist, wie sieht es aus, wenn man ein Mahsub-Objekt erworben hat und sich im Nachhinein herausstellt, dass dieses Objekt ein Mahsub-Objekt war und man vorher das nicht gewusst hat. Also wir unterscheiden praktisch jetzt Unwissenheit von Wissenheit. Wenn jemand praktisch ein Feld gekauft hat, bestellt hat, nachher stellt sich heraus, es war Mahsub, dann gehen wir jetzt davon aus, dass der Käufer das nicht gewusst hat. Und der Käufer, das kann sein, er wusste es, kann sein, er wusste es nicht. Entscheidend ist, dass der Käufer das nicht gewusst hat. Dann hat der Käufer die Aufgabe, das Feld wieder in Ordnung zu bringen, nach den vorangegangenen Regeln, die wir erwähnt haben, in die Ausgangslage wieder zurückzuversetzen und das Feld auszuhändigen und dann die Kosten vom Verkäufer zu verlangen. Jetzt kann es sein, dass der Verkäufer sagt, dass ich wusste auch nicht, dass es Machsub ist, ich habe es auch nur gekauft und dachte, der Kauf wäre ordentlich abgelaufen. Verlangt er wiederum die Kosten von demjenigen, der es ihm wiederum verkauft hat und so weiter und so fort. Weiteres Beispiel, jemand mietet eine Wohnung und stellt sich heraus, dass sie Machsub ist. Ja? Insofern, wenn der Mieter davon nichts wusste, bürgt für diese Zeit der Vermieter. Der Vermieter bürgt dafür und der Mietvertrag ist, dieser Ijara-Vertrag ist natürlich sofort aufgelöst, weil sich herausgestellt hat, dass dieses Objekt gar nicht dem vermeintlichen Vermieter gehört. Sollte das Ganze wissentlich geschehen, das heißt, jemand beispielsweise kauft etwas und er weiß, dass es Mahsub ist und verzehrt ist, wie zum Beispiel etwas zu essen, In diesem Fall bürgt nur der Käufer und nicht der Verkäufer, denn derjenige, der es verzehrt hat, der diese Verzehrung umgesetzt hat quasi, ist ja der Käufer und nicht der Verkäufer. Deswegen bürgt hier der Käufer. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, schauen wir uns an, ab wann der Rasib entlastet ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Tawfiq geben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.